Hallo, herzlich willkommen zum Uncast, die Folge 62. Heute erstmal ohne Mo und er wird wohl in der Folge hier später noch dazukommen. Hoffe ich jedenfalls, dass das alles klappt. Moment, und ihr könnt sogar ein Bild sehen, wenn ich hier umschalte. Ist heute alles ein bisschen chaotisch, ja, genau. Übrigens ist heute Talk Like a Pirate Day, ja. Sag ich nur. Ja. Und damit müsst ihr wahrscheinlich heute in der Sendung noch rechnen, so ja, ein paar Anfälle mit Piraten gedönst. Ja, also das könnte hier einfach so mal vorkommen. Ja, ganz klar. So, wenn ich jetzt hier noch mit der Technik kämpfe, so. Unglaublich. Ja, nichtsdestotrotz gibt es heute wieder ein paar interessante Themen. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich die nachher auch noch mit dem Mo etwas genauer besprechen kann. Wir haben auch noch ein Special extra aufgenommen vom Mo. Ich werde das auf jeden Fall abspielen. Er kann dir dann auch noch was sagen, wenn er in der Sendung dann dazu kommt. Ich hoffe, ich kriege das dann auch ihr auf die Reihe. Ja, also wenn ihr jetzt komische Sachen hier im Videofeed des Podcasts seht, dann bitte ignorieren, ja, meine persönlichen Daten nicht weiterverwenden und so weiter, ja, ist ja klar. ja. Gut, auf jeden Fall, wir können einiges erzählen über ein Spiel beispielsweise, das mal wieder bei iOS gejust wurde, aber das dann letztendlich auf dem Android-Market erscheint, so aus Protest. Ja. Man könnte fast meinen, das war, ja, wie man so sagt, so ein Publicity-Stunt, ja, dass es schon so geplant war. Ja. Es geht darum, um ein Spiel, in Anführungszeichen, also ich meine, es ist nicht wirklich ein Spiel, man kann nicht viel machen, man kann ein bisschen interaktiv da was tun, ja, aber es geht ja um ein Spiel, bei dem die schlimmen Verhältnisse aufgezeigt wird, die ja, die entstehen oder die vorhanden sind in der Entwicklung des iPhones. Ja, das fängt bei den Golanminen an, wo Kinder auch so dieses Erz abbauen müssen, das man braucht dafür, ja, und dann geht's weiter mit den Mitarbeitern bei Foxconn beispielsweise, die eben Selbstmordversuche unternommen haben, einige erfolgreich davon, wegen den unmenschlichen Arbeitsbedingungen, und auch bei Foxconn werden auch iPhones produziert. Nun, man kann es so oder so sehen, ja, also ich meine, letztendlich ist fast jedes Smartphone davon betroffen, also diese Seite phonestory.org kann man übrigens besuchen, diese Seite. Die Initiatoren dieser App, bei Foxconn werden auch einige Android-Handys produziert und so weiter. Also ich würde das für eine gesunde Kritik halten, ja, allgemein für Smartphones, obwohl dies jetzt speziell auf das iPhone münzen. Apple fand das natürlich gar nicht so witzig und hat kurzerhand die App aus dem Market entfernt, ja, oder aus dem App Store, und gut, damit hat man eigentlich gerechnet, ja, weil man weiß ja, politische Kritik ist schon mal gar nicht so gern gesehen bei Apple, da haut die Zensur schon mal zu. Anders im Android-Market, da ist jetzt eben diese Android-Version davon verfügbar. Ich wollte mir sie auch tatsächlich kaufen, um dieses Bewusstsein also zu unterstützen da. Ja. Finde ich nämlich ganz gut, dass da auch mal gezeigt wird, dass man lieber aufpassen sollte, bei welcher Firma man kauft. Wie gesagt, das hat jetzt nichts allein mit Apple zu tun, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Es gibt auch einige Android-Geräte, die eben bei diesen Firmen unter diesen unmenschlichen Bedingungen gefertigt werden. Und man sollte vielleicht überlegen, ob man dann nicht die ein oder andere Marke da just oder sich zumindest mal eben informiert, wo die Bedingungen, bei welcher Marke sind die Bedingungen eben besser? Wo wird eben nicht zum Beispiel Foxconn produziert etc. und so weiter und so weiter? Wird schwierig, aber auf jeden Fall ist es gut, wenn das Bewusstsein allgemein mal hier ja aufgeworfen wird, dass man weiß, dass vielleicht für sein Smartphone ja Leute ausgebeutet werden, Kinderarbeit gemacht wird, damit man hier sein Vergnügen hat für eine gewisse Zeit, bis dann das nächste Modell kommt und die Firmen damit noch mehr Kohle verdienen. Also generelle Kritik an der Elektronikindustrie, das lasse ich gelten. Aber man kann sich, wie gesagt, selbst ein Bild machen. PhoneStory.org ist die Seite. PhoneStory findet ihr auch im Android Market. Diese ganze Aktion ist mit einem Fragezeichen zu versehen, weil, wie gesagt, das Ganze ist schon fast, fühlt sich schon fast wie ein Publicity-Stunt an. Und auch da muss man dann eben Vorsicht walten lassen. Das, aber ich wollte es auf jeden Fall erwähnen, weil das war, die letzte Woche war alles voll mit Meldungen in der Mobiltelefonszene da, und das wollte ich auf jeden Fall mal noch sagen. Bei TweetDeck gibt es auch Grund zur Sorge, und zwar TweetDeck ist ja von Twitter übernommen worden, wir haben das berichtet. Und da habe ich die Befürchtung gehabt, dass viele Funktionen früher oder später entfernt werden. Beispielsweise dann Multiposts für Facebook und Google Buzz beispielsweise. Wobei, gut, Google Buzz wird wahrscheinlich eh bald entfernt werden, weil es Google Buzz vielleicht gar nicht mehr lang geben wird. Ja, jetzt Google Plus. Auf jeden Fall war halt damit zu rechnen, dass, wenn Twitter das Ganze übernimmt, dass dann vielleicht einige Funktionen in Gefahr sind. Und leider scheint sich das auch zu bestätigen, wobei ich da noch nicht das Ende von TweetDeck hier heraufbeschwören will, weil eben, ja, es wurde eine Funktion entfernt, und zwar war das das Posten von längeren Postings, ja, also das heißt von eben ja, Nachrichten, die über 140 Zeichen haben, ja, da war dann ein Service zuständig, der sich Decklib, Deck.ly nennt, ja, und da sind dann diese Nachrichten angezeigt worden, diese längeren. Dieser Dienst oder die Unterstützung dieses Dienstes wurde komplett ersatzlos gestrichen. Und damit ist der Dienst natürlich auch vor dem Aus, klar. Der Dienst wurde zusammen mit dem TweetDeck auch erworben. Ob der noch irgendwie von Bedeutung ist in Zukunft, wird sich zeigen. Auf jeden Fall, ein Feature ist schon mal weg. Und das hat für einen großen Aufschrei in der Community gesorgt. Der TweetDeck ist nicht nur eines der besten, sondern auch das wichtigste Tool. Auch wir benutzen das, weil das eben am besten ist zur Kontrolle, wo man was postet. Das kann man für jeden einzelnen Tweet kann man das einzeln angeben, wo der getweetet werden soll, auf welchem Service und so weiter und so weiter. Also es ist schon ziemlich schlimm, dass da dieses Feature rausgeflogen ist. Und ja, dann schauen wir mal, wie das dann weitergeht mit TweetDeck, ob Twitter da noch mehr Funktionen entfernt. Wenn ja, dann ist natürlich TweetDeck vor dem Aus. Und ja, der ganze Sinn ist weg. Ach, ich sehe, der Mo ist hier gerade online gegangen. Super, hallo Mo, warte mal, dann mache ich hier mal kurz ein paar Sachen hier. Ich muss hier die Kamera neu einstellen und dann können wir das machen. Super, Mo, dass das geklappt hat, dass du noch reingekommen bist. Wahnsinn. Sehr schön. So, jetzt muss ich das nochmal einstellen da. Okay. Machen wir die Tasse mal daneben an die Seite. So, dann kontrolliere ich das mal. Genau. So, sehr schön. So. Ja, also, Mo, wir hatten gerade, ich habe gerade die zwei ersten Themen schon mal angesprochen, das PhoneStory und das TweetDeck. Mhm. Ja. Und gut, zum PhoneStory, ich weiß nicht, ob du das schon angeguckt hast, was das ist, ja, dazu gekommen bist. ich brauche mal eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Das ist eigentlich nur, ich wollte es nur mal gesagt haben, weil es letzte Woche eben so arg in den Medien rumgegangen ist. Mhm. TweetDeck, da wurde eine Funktion gestrichen, dieses Deckly, auch das ist nicht ganz so schlimm, wie es sich erstmal anhört, aber man darf halt ja, gespannt sein, wenn da noch mehr Funktionen zusammengestrichen werden. Ist genau das eingetreten, was wir mal gesagt haben. Ja, was wir prophezeit haben, ja. Ja, genau, dass eben TweetDeck, was halt von Twitter übernommen wurde, immer mehr Funktionen dann rauswirft und irgendwann wird es dann nur noch für Twitter sein und dann ist das Ende natürlich, weil das nicht Sinn der Sache war bei TweetDeck. Ne? Ja, und eigentlich schade, aber ja, du weißt ja, wie das läuft. Ja, genau. Da spielen andere Faktoren dann eine Rolle, insbesondere ja, ein Faktor, der hier mit knisperndem Geld zu tun hat. Und, ja, wohl richtig, ja, wohl richtig. Und da wird ja, man leider nicht viel Macht haben, aber es gibt immer noch Firmen mit Anstand, dürfen wir nicht vergessen. Ja. Wer weiß, vielleicht sind die anständiger, als man denkt. Ja, genau. Wollen wir abwarten. ja, was auch interessant ist, und zwar ist das, dass es keine Games für Android von Nintendo geben wird. War das nicht schon mal gesagt worden von Nintendo vor ja, längerer Zeit, als dann Gerücht genau, rumging, es käme Mario oder sowas raus? Genau, nur nicht so deutlich. Also Satoru Iwata, der Chef von Nintendo, hat jetzt klipp und klar gesagt, nein, es ist noch nicht mal in Erwägung, dass es sowas geben wird. Er behauptet, Nintendo würde sich da quasi selbst verraten, ja, würde sich selbst aufgeben. Und er besteht darauf, dass die Hardware, auf den Nintendo-Spiele läuft, auch von Nintendo kommt und es somit keine Spiele für Tablets oder Phones geben wird, die nicht von Nintendo kommen. Das hat er nicht gesagt, die nicht von Nintendo kommen, weil offenbar ist auch dieses Gerücht, was man da gab, Nintendo Phone, hat sich bisher nicht bewahrheitet. Ja. Sehe ich auch keine große Chance bei der Patentschlacht, die da momentan tobt. Gottes Willen. Die würden alle würden jetzt dann Nintendo attackieren, wenn die ein Telefon rausbringen würden oder so, ja. Ach nee. Also es passt aber, ich meine, diese ganze, sind wir mal ganz ehrlich, es passt doch zur Philosophie von Nintendo, es eben nicht zu tun und halt eben auf eigene Hardware zu setzen. Das passt eigentlich auch gar nicht überhaupt nicht zu Nintendo jetzt zu sagen, wir machen ein paar Games auf Android. Das passt einfach nicht zu denen. Ja, das stimmt. Das ist nicht die Firmenphilosophie. Stimmt. Die sagen halt, wir machen unser Ding mit Hardware und halt eben mit den Spielen. Sie machen es auf ihre Art und Weise ganz gut, ja. Gut, ist nicht jedermanns Sache, die Spiele, sag ich mal, mit der berühmten Nintendo-Püppchen-Grafik. Aber es ist ein Stil, der gesetzt wurde von Nintendo. Und ich denke, das wollen die einfach bewahren. Und da gehört die Hardware dazu. Ja, sicher. Also die Spiele sind auch sehr, sehr schön. Ich bin ja auch Nintendo-Fan. Aber ich muss ganz klar sagen, Nintendo verschläft hier einen Trend. Und das ist gefährlich, weil, und da bin ich absolut sicher, und ich glaube, da braucht man kein großer Experte zu sein oder kein Prophet, ja. Auf kurz oder lang wird das mobile Gaming komplett beherrscht werden von Mobiltelefonen, von Smartphones und Tablets. Ja, ja, da habe ich ja, überhaupt keinen Zweifel daran. Ich habe das vor einem Jahr ungefähr, eineinhalb Jahren, habe ich das noch vehement bestritten. Ja, aber wenn man sieht, wie schnell die Entwicklung gegangen ist, ja, bei den Spielen im Smartphone-Bereich, also die Grafik ist wesentlich besser, ja. Die sind flexibler, weil man es auf mehreren Geräten nutzen kann. Also, wenn ich jetzt hier, wie gesagt, ein Spiel kaufe im Android-Market, dann kann ich das auf meinem Tablet nutzen, auf meinem Telefon nutzen, vielleicht eventuell auf noch ein Zweitgerät und so weiter. Also, ich habe überall die Möglichkeit, das zu spielen, ja. Die Preise, also, ja, was kostet Durchschnitt so ein Spiel? 3 bis 5 Euro, ja. Lass mal 10 Euro kosten als maximal. Es genauso gut gibt's aber auch viele gute kostenlose Spiele. Ja, ja, wie soll denn da eben ein Gerät, das alleine schon 199, ich weiß gar nicht, der aktuelle Preis, 199 für den 3DS? Ja, weiß nicht genau. Mhm. Wie soll das noch mithalten, wenn man erstmal das Gerät kaufen muss und dann noch Spiele? Und das sind schon die reduzierten Spiele auf dem Krabbeltisch, kosten 10 Euro. Ja, Normalpreis ist zwischen 30 und 40 Euro. für so ein Spiel für mobile Geräte von Nintendo. Mhm. Ja, da muss ich schon sagen, da werden sich nicht nur Erwachsene überlegen, ob sie so ein Nintendo brauchen. Der Markt ist offenbar sowieso schon verloren. Sondern dann wird auch da wird auch noch dann wahrscheinlich, sag ich mal, ein Markt verloren gehen, der jetzt eben, sagen wir mal, von den Eltern, die ihren Kindern jetzt ein DS gekauft haben, ja, die werden in Zukunft vielleicht ein Tablet kaufen ohne Telefonfunktion, ja, und dann können die da spielen, ja, weil das dann günstiger ist. Ja, also die Tablets, die werden dann auch die, immer günstiger werden. Es gibt ja schon Tablets ab 99 Euro. Ja. Und die Spiele, die kosten dann ja fast nichts mehr. Und spätestens, und das fängt ja auch schon an, spätestens wenn dann in der Schule die Kumpel nicht mehr mit dem DS auftauchen, sondern mit dem genialen Android-Tablet oder Smartphone, ja, oder was auch immer, lass mal auch iOS sein, ist ja egal. Ja, dann möchte die neue Generation eben keine Nintendos mehr haben, ja, sondern eben diese Android- bzw. iOS-Geräte oder sonst irgendwie was in der Richtung. Ja. Und das ist eben die Gefahr, wo ich da ganz klar sehe. Ja. Wobei, du musst natürlich den Stand heute mal betrachten. Ja. Wie ist der Stand heute? Der Stand heute ist so, wenn man ein Handy haben möchte, das Spiele in der, ich sag mal, Oberklasse abspielen soll, dann muss es auch entsprechende Leistungen bringen. Siehe ein Sensation oder ich sag mal mindestens ein Galaxy 1 oder so in der Richtung. Mhm. Ja, das sind aber Geräte, die sich jetzt, sage ich mal, die jüngeren Spieler einfach noch nicht leisten können. Da ist natürlich ein Nintendo, das dann halt eben 200 Euro kostet, günstiger wie jetzt ein Handy zu kaufen für 500. Mhm. Also heute noch. Das wird sich natürlich noch ändern, weil je weiter die Entwicklung vorangeht, desto günstiger werden natürlich auch leistungsfähige Maschinen. Ja gut, ich meine, so teuer sind die ja schon gar nicht mehr. Und die Überlegung auch von den Eltern ist ja zumindest, wenn die schon im Schulalter sind, ja, die meisten Schulkinder haben bereits ein Handy. Ja, und auch da werden sich die Eltern dann überlegen, ja, warum kein Handy das auch Spielen ermöglicht. Ja, und dann brauchen die nicht zwei extra Geräte zu kaufen. Weil, wenn man mal überlegt, das Samsung Galaxy 1 gibt es ab 200, oder das Galaxy 1 Plus sogar schon, ja, gibt es jetzt für 279 Euro. Ein DS kostet 199 Euro. Die Spiele kosten aber für Android von nix bis, ja, sagen wir mal, 5 Euro. Gibt schon Top-Titel, ja, 10 Euro gibt es nur Ausnahmen, die so teuer sind. Und das rechnet sich dann ganz, ganz schnell. Und es ist auch, wie gesagt, der Faktor, ja, mein Bekannter hat jetzt auch so ein Handy, ja, und der hat jetzt kein DS mehr. Früher war das, die Schulkameraden haben DS, haben Gameboy gehabt oder ein DS, ja, dann ist es klar, die Entscheidung gefallen, ja, dann will man auch ein DS, ja. Und heutzutage kommen die dann mit ihren iPhones, Android-Phones und so weiter, ja, und zeigen dann hier, was für geniale Spiele die haben. Bessere Grafik, günstiger. Tja, was will man da machen, ne? Da, also ich sag, der Zug ist schon mittelfristig abgefahren für mobile Spielegeräte wie eben PSP oder Nintendo DS. Sony hat sich ja auch eine Tür offen gelassen, indem sie jetzt die PSP, die neue, immer mehr in Anführungszeichen Android-kompatibel macht. Das heißt, mit diesem Entwickler-Kit eben Android- und PSP-Spiele sich relativ leicht austauschen lassen. Das heißt, die haben da so sich da ein Schlupfloch gelassen und auch bringen ja auch Android-Phones raus, das Xperia Play beispielsweise, die sie eben als PlayStation-ähnliches Gerät vermarkten. Weil die haben nämlich gesehen, hoppla, wir werden den Markt mittelfristig nicht halten können. Der wird verschwinden, fast ganz. Das wird ein Nischenmarkt sein. Ja. Das wird vielleicht für Vorschulkinder noch interessant werden, wo es heißt, naja, wo die Eltern sagen, nee, also tut mir leid, die kriegen noch kein Handy. Ja. Rio, jetzt gerade du, der sich eigentlich mit Nintendo schon lange beschäftigt. Ja. Wir wissen, wenn man denkt, oh, Nintendo macht da einen großen, großen, großen Fehler, ziehen die auf einmal was aus der Retorte, ja, und es kommen irgendwas Hammermäßiges. Ja. Das und auf einmal sagt alles, deswegen. Also das Hammermäßige haben die ja gezeigt. Das, du meinst die 3DS? Nein, die neue Wii. Da haben die nämlich auch schon gezeigt, dass die Leute auch sowas wie ein Tablet zum Spielen auch haben wollen. Nur die Kombination, ich stelle außer Frage, dass die fest installierten Konsolen, wie zum Beispiel die Wii, der Nachfolger, ich weiß nicht, Wii U heißt die, glaube ich, oder Wii Plus, ich weiß nicht genau, habe schon wieder vergessen, oder eben die PlayStation 3 oder Xbox oder so, dass solche Systeme, ja, die werden nicht davon betroffen sein, großartig, vielleicht minimal, aber die werden nicht verschwinden, ja, weil die Gamer, die am großen TV spielen wollen, das ist wieder was ganz anderes. Aber da hat Nintendo gezeigt, zum Beispiel ein Gerät, wo man eben ein Tablet als Controller hat. Und dann spielt man am großen Fernsehen mit diesem Controller. Und wenn dann jemand kommt und Fernsehen gucken will, ja, dann tippt man auf die Taste und zack, man kann auf dem Tablet weiterspielen, quasi auf dem Controller, das gleichzeitig einen riesen Bildschirm hat, spielt man dann weiter, kann weggehen. Ja, und wenn man dann später wieder einen großen Fernseher will, ja, dann kann man das wieder, zack, umswitchen und dann ist es wieder auf dem großen Fernseher und man hat dieses Tablet wieder als Controller. Ja, das Konzept ist absolut genial und super. Nur, das betrifft nicht das mobile Gaming an sich. Ja. Nee, das ist eher für zu Hause rum mobil. Genau, richtig. Aber das Problem ist, die Nintendo DS, 3DS, das ist die Kundschaft, die jetzt in den Zügen sitzt, ja, und mit dem Nintendo spielt, ja, die vielleicht in der Schule noch in der Pause mit dem Nintendo zocken, auch manchmal auch im Unterricht, ja. Aber die verschwinden immer mehr. Heutzutage hocken die Leute mit dem Tablet und mit dem Smartphone da. Und vor allem ein Riesenmarkt wird komplett vernachlässigt. Nämlich der Markt, oder die Leute, die eben sowieso kein DS haben würden, weil dieses nie, es wäre denen einfach zu dumm, sich da in einen Zug zu setzen mit einem Spielgerät, ja. So zum Beispiel, ja, sag ich mal so, Business-Leute oder Leute, die eben das verabscheuen, sowas, oder das lächerlich finden, sich mit einem Spielgerät hinzusetzen, ja. Aber selbst die, ja, werden ständig ertappt dabei, wie sie vielleicht Angry Birds zocken auf ihren Handys, ja. Und der Markt, der geht komplett an Nintendo vorbei, wenn die sich weigern, auch für Smartphones und Tablets Software zu machen, weil ich kann dir eins sagen, Business hin, Business her, Seriosität hin und her, es gibt viele Manager, ja, oder Leute eben, die auf ihren Smartphones auch ein Nintendo-Spiel wagen würden mit Mario, weil da vielleicht Kindheitserinnerungen wach werden oder so. Ja, ja, der Markt ist komplett ja, weg. Ja, ist auch klar, weil die Manager von heute sind die Kids oder die zockende Kids von gestern. Genau. Wir zählen ja mit dazu. Wir waren ja auch von Anfang an, sag ich mal, von klein auf Zocker und sind es heute noch. Mhm. Und das hätte man niemals gedacht, dass man in unserem Alter. Ja. Aber siehe da, wir zocken und wir werden auch noch in 10 Jahren zocken. Ja, genau, so ist es. Und eins muss ich dir absolut zustimmen. Die Entwicklung ist rasant, wirklich zum mobilen Kommunizieren, zum mobilen Spielen hin. Ich habe vor kurzem mal in einer Kantine ganz bewusst mal in die Runde geschaut. Einfach mal, um zu gucken, ja, was tut sich da eigentlich? Und es sind extrem viele Leute, die sich in ihrer Pause auch mit ihrem Gerät beschäftigen. Ja, also mittlerweile in den Kantinen, da hocken die ganzen Leute rum von ihren Smartphones, ja, und zocken, ja. Machen natürlich auch andere Sachen, aber das ist ja auch gerade das Gute, ja. Man hat ein Gerät, man kann damit alles machen. Kaum einer von denen wird auf die Idee kommen, nochmal ein separates Gerät mitzunehmen, mit dem man nur spielen kann, ja. Die würden da angeguckt werden, so, okay. Naja, uns wär's egal, ne? Uns wär's egal, klar, aber, ja, ne, ich glaube, so braucht man nichts mehr zu sagen. Oder? Du hast doch, glaube ich, DS, oder? Ein 3DS. Natürlich, ich habe ein DS, aber genau deswegen. Ich bin ja sogar großer DS-Fan und ich habe bis vor anderthalb Jahren das Spielen auf Smartphones eigentlich auch komplett abgelehnt, weil mir das mit dem Touchscreen eigentlich auch immer noch gegen den Strich geht, weil ich das als keine richtige Steuerung empfinde. Ja. Ich möchte ein Digital-Pad haben oder ein Analog-Pad und Knöpfe, richtige Knöpfe. Ja. Dann kauft ihr ein Xperia Play. Genau, Mensch. Xperia Play. Und da sind wir schon wieder. Auch dieser Bereich wird jetzt schon abgedeckt eben von den Smartphones, ja. Selbst die Hardcore-Zocker werden damit schon angesprochen. Und, aber ich selbst merke es auch an mir, trotzdem, dass ich DS-Fan bin, trotzdem, dass ich Nintendo-Fan bin, trotzdem, dass ich einen DS habe. Wo spiele ich, wo kaufe ich meine Spiele? Für Android-Geräte. Warum? Weil ich es überall benutzen kann, weil ich nicht noch ein zusätzliches Gerät rumschleppen muss, weil ich es auch auf dem Tablet benutzen kann. Ja, das mit 7 Zoll beispielsweise ein schönes großes Display hat. Stell dir mal vor, mit 10,1 Zoll, er ist noch größer, du hast ja eins. Ne? Und das siehst du, dass es eben Vorteile hat. Und ein Riesenvorteil ist eben auch, die Spiele sind deutlich günstiger, es gibt mehr Auswahl, also zumindest scheinbar mehr Auswahl. Es gibt ja viele. Ich muss dich aber kurz mal ausbremsen. Ja? Also die Spiele, du hast schon recht, sind im Gros günstiger. Ja. Aber. Mir ist jetzt noch kein Spiel begegnet, das jetzt auf so ein hohes Niveau kommt, wie zum Beispiel eins der Mario-Spiele. Gut, die Mario-Spiele... Ich will jetzt nicht sagen, dass die Spiele jetzt schlecht wären, aber die Komplexität ist nicht identisch. Kann es auch gar nicht sein, schon allein wegen der Datenmenge ist es oft gar nicht möglich, das alles zu realisieren. Da muss ich dir wiederum widersprechen. Ich wollte zwar bis zu eben... als du gesagt hast, diese hochqualitativ Spiele, ja, da war ja alles noch okay, nur wegen der Datenmenge. Also es gibt MMORPGs in einer spitzen Grafik für Android-Geräte, die wirst du auf einem Nintendo DS niemals spielen können. Erstmal, weil die Grafik gar nicht dazu ausreicht. Zweitens, weil die Mobilkommunikationsmöglichkeiten gar nicht ausreicht, weil du immer eine Datenverbindung brauchst. Spielst du zufällig auf Pocket Legends an? Zum Beispiel, ja. Ja, das habe ich auch mal gespielt, ja. Weil eben auch da andere Sachen fehlen, wie zum Beispiel die Tastatur, die eingeblendet wird und so weiter und so weiter. Auch wenn man die alles nachrüsten könnte vielleicht. Die Spiele sind zwar im Großen und Ganzen qualitativ nicht ganz so gut wie die Konsolenversion. Allerdings gibt es auch schon etliche Spiele, die deutlich günstiger sind und deutlich bessere Grafik bieten. Also grafikmäßig sind sowieso schon die meisten Spiele besser als auf Nintendo DS. Ja. Auch oftmals besser als auf der PSP. Aber trotzdem kommen da noch Faktoren hinzu, wie zum Beispiel eben, dass wesentlich komplexere Spiele noch möglich sind auf den Android-Geräten. Das siehst du auch dahin, weil eben die Prozessoren, die verwendet werden, bei den neuen Android-Geräten weitaus stärker sind als die, was eingebaut sind in den mobilen Geräten zurzeit. Ja, die neue PSP bringt da nochmal einen kleinen Schub, aber ansonsten sieht's ganz mau aus. Ja. Wir sprechen heute schon von, wenn die PSP 2 rauskommt, offiziell richtig im Regal ist, ja, dann werden wir Android-Geräte haben mit 4-Kern-Prozessoren, mit Nvidia bzw. Ti GPUs, die eine Grafikleistung haben wie früher ein Gamer Notebook. Ja. Also ich muss schon sagen, es sieht ganz übel aus. Es sieht ganz übel aus für die mobile Spieltechnologie von Nintendo. Und deswegen kann ich die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen, warum sich Nintendo dagegen so wehrt. Ja. Wie gesagt, noch wissen wir nicht, ob die vielleicht doch irgendwas hinterm Hut. Ja, Nintendo Phone. Oder aus dem Hut ziehen. Das lass mal abwarten, weil was mich skeptisch macht so ein bisschen ist dieses Tablet bei der neuen Wii. Nicht, dass die versuchen, ein eigenes System auf den Markt zu bringen. Ich meine, es nicht nur für zum Spielen, sondern halt vielleicht auch ein System halt eben, um zu kommunizieren, etc. etc. Und schauen wir mal, wie das wird. Wir haben aber noch einen Nachtrag. Spekulieren kann man bis zum Tod umfallen, ne? Ja, genau. Wir haben noch einen Nachtrag, und zwar der Markus Weidner von Teltarif.de. Der hat uns noch einen Tipp zugesendet, und zwar wegen den Screenshots für das Galaxy S2. Da habe ich groß und breit erklärt, was man da alles machen muss, um einen normalen Screenshot zu machen. Also da wurde ja gefragt wegen dem Screen Capturing. Für Video, okay, gut, da muss man wirklich viel machen, aber ein Screenshot, da gibt es eine gute Nachricht, da muss man nicht so viel Software installieren, da muss man nicht das Developer-Kit und alles installieren, sondern da gibt es eine Tastenkombination, ähnlich wie bei dem Galaxy Tab auch. Ist identisch auch mit dem Sensation, Home und Power, ne? Ah ja, okay, genau. Also, und zwar das Screenshot vom Galaxy S2 ist einfach nur Home- und Power-Taste gleichzeitig drücken. und dann wird ein Screenshot angefertigt. Der ist dann im Verzeichnis der SD-Karte zu finden. Bei dem Samsung Galaxy Tab geht es Power-Taste und Zurück-Button zusammendrücken. Da wird auch ein Screenshot abgespeichert und der wird dann abgespeichert auf der SD-Karte unter Screenshots. Und du sagst beim HTC Sensation, Sensation HD, gell? Sensation war es ja genauso. Ja, da war es genauso. Hat es, ich habe ja damals schon gesagt, ich glaube, das hat auch nichts mit dem Gerät zu tun, sondern mit Android 234. Mhm. Ich würde es mal einfach bei jedem 234 mal probieren. Mich würde es nicht wundern, wenn es überall identisch wäre. Mhm. Weil die Funktion kam nämlich dazu mit 2.3.4. Und das ist ja auch für das S2 ausgerollt. Ja, leider. Also beim Nexus S geht es nicht. Ja, da habe ich schon probiert. Das hat 234? Das hat 234, ja. Mhm. Da geht es leider nicht. Nexus, ja, Entschuldigung, natürlich. Also ich glaube, das hat was mit den Modifikationen zu tun von Samsung. Weil wie gesagt, beim Galaxy Tab geht es auch bei 2.2 mit dieser Tastenkombination Power und Zurück-Button. Okay. Mhm. Und ich denke, dass da auch bei Sense dann eben was eingebaut wurde. Ja. Leider, wie gesagt, eben bei dem Nexus S nicht. Sehr schade. Also, gut. Das habe ich jetzt schon mal gesagt. Pocket League Story hatten wir auch letzte Woche. War das die App der Woche bei mir. Ja. Mhm. Und das ist jetzt gerade heute ins Angebot gekommen. Ja. Ich habe widersprüchliche Preise übrigens. Ich habe es eben gekauft vor 2-3 Stunden für 1,88. Vorhin habe ich im Market geguckt, da steht es im Web drin für 2,17 Euro. Also guckt mal auf euren Geräten, ja, so schnell wie es geht, wenn ihr dann dran interessiert seid, weil das ist momentan reduziert, 40% reduziert im Preis. Ja. Also wie gesagt, ich habe es eben für 1,88 gekauft. Und die Lite-Version zum Testen, die ist jetzt auch verfügbar und das ist auch die Version, die ich jetzt nochmal verlinkt habe. Die Lite-Version in Englisch, weil die letzte Lite-Version, wo ich moniert habe, die gab es nur in Japanisch. Da kann man halt nicht viel anfangen, wenn man kein Japanisch kann. Und wer sich also jetzt angucken will, in Englisch ist jetzt die Lite-Version verfügbar und momentan gerade im Angebot die Vollversion für 1,88 etwa. Ja, müsst ihr mal schauen, wie das ist hier mit der Umrechnung. Gibt es da offenbar immer wieder Probleme. Also das ist für die Interessierten jetzt, ja, zuschlagen, ja, Podcast abschalten, zuschlagen und spielen. Ja. Genau, und gar nicht mehr zuhören. Gar nicht mehr zuhören, nein. wenn ihr das Spiel drauf habt und anfangt zu zocken, dann ist das der Podcast eh egal, weil das ist nämlich absolut genial. Ja. Das ist wirklich super. Du hast noch was geschrieben wegen Audible. Sollen wir eigentlich deinen Bericht, den du mir schön zugeschickt hast, jetzt trotzdem abspielen, dieses Special? Wollen wir es machen? Nee, brauchen wir nicht, weil ich erzähle jetzt genau dasselbe, nur live. Oh, schade. Okay. Wieso? Gut. Hast du schon reingehört? Ja, ich hab den Anfang gehört, ja. Nein, aber ja, es ist also okay. Das ist keine Witz-Story, wie ich manchmal gemacht habe, sondern es ist eine ganz normale. Ja, Welt. Ja, genau. Ja gut, aber okay, dann machen wir es live. Ja. Dann kann ich dir auch ins Wort fallen. Wenn du unbedingt willst, kannst du es auch gerne abspielen. Nein, wir machen es live, dann kann ich dir ins Wort fallen, kann ich unterbrechen und so weiter. Du hast mir nicht zu widersprechen. Also, auch wenn es jetzt so ein bisschen wie Werbung klingt, ich bin ja Freund von Audible. Das weißt du ja auch schon, haben wir drüber gesprochen. Audible ist ja ein Anbieter für Audiobooks. Ja. Und da gibt's auch eine wunderschöne App dazu, um halt eben diesen Audiobooks direkt runterzuladen und abzuspielen. Mhm. Auch im Stream abzuspielen, wenn man das möchte. Das heißt, Entschuldigung, ganz kurz, siehst du schon, tue ich dich unterbrechen. Ja. Du sagtest im Stream, das heißt, man muss sich nichts abspeichern auf Handy, man kann das direkt über die Cloud abspielen sozusagen? Nein, nicht ganz. Also man kann während des Downloads das Abspielen bedienen. Schade, okay, ich dachte schon, man müsste sich das Handy nicht mehr zufriemeln. Direktes Stream geht leider nicht. Also ich konnte es zumindest mal nicht so einstellen. Hm. Also er lädt halt runter und während dem Runterladen ab einer gewissen Menge, ich glaube, wenn er 2 oder 3 Minuten hat, kann man es dann anfangen abzuspielen. Okay, gut. Wobei, ich habe es jetzt seit dem Update noch nicht probiert, weil es kann sein, dass sie da jetzt so ein bisschen eine Einschränkung gemacht haben, wegen einer neuen Steuerung, die da mit drin ist, die ich übrigens extrem toll finde. Und zwar kann man jetzt die Geschwindigkeit der Audiobooks variieren. Ich kann jetzt einstellen, ob ich in halber Geschwindigkeit hören möchte, wenn mir der Sprecher einfach zu schnell ist. Das gibt's ja auch. Jeder hat ja da so ein bisschen ein anderes Auffassungsvermögen. Ja, ja. Oder wenn man eher jemand ist, wo es so langsam nicht mag, so nach dem Motto, bis er seinen Satz fertig hat, weiß ich gar nicht mehr, was er am Anfang gesagt hat, dann kann man es auch beschleunigen. Und zwar von einmal 0,5, dann 1 halt, die Standardgeschwindigkeit, ja. 1,25, 1,5, 2 und 3. Also 3 kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wer das hören will, weil das ist wirklich extrem schnell. Okay. Aber ich höre momentan zwischen 1,25 und 1,5. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, erstaunlich. Also ich habe vorher öfters mal zurückdrücken müssen, so was war da jetzt, weil im Auto, was weiß ich, einer hat gerade irgendwie überholt und schon habe ich so eine Stelle wieder geistig nicht mitbekommen. Mhm. Und da musste ich ein Stückchen zurück. Dadurch, dass es jetzt ein bisschen schneller läuft, klappt das besser. Okay. Also die Funktionalität finde ich sehr, sehr, sehr, sehr gut. Und was ganz, ganz wichtig ist, das ist eine Reaktion auf die Wünsche der User. Mhm. Also es wurde eingebaut auf mehrfachen Wunsch der Audible-Hörer. Mhm. Okay. Und das finde ich verdammt gut, dass jemand auch auf seine Kunden hört. Ja, klar. Das ist immer gut. Des Weiteren habe ich noch das Thema Sprachsuche. Jetzt denken alle, schon wieder dieses Thema Sprachsuche, das funktioniert ja gar nicht und. Und ich sage, nein, es funktioniert jetzt, weil Google hat die Server geupdatet und hat neue Funktionen eingebaut. Das ist ja eine Geschichte, die nicht mit einer App zu tun hat, sondern mit den Servern von Google, mhm. weil die Sprachaufnahme wird ja dorthin geschickt, verwertet und Text wird zurückgeschickt. Mhm. Und einerseits ist die Erkennung deutlich verbessert worden, weil es ging ja schon Deutsch, aber nur so lala. Was jetzt auch geht, ist Steuerung. Ich kann Apps aufrufen damit. Also ich kann wirklich sagen, zum Beispiel Telefon Rio. Mhm. Dann funktioniert das. Dann macht er mir das auf und bietet die Telefonnummer an. Mhm. Ja. Oder zum Beispiel SMS Rio. Mhm. Dann funktioniert das auch wunderbar in Deutsch. Und jetzt kommt der Oberhammer. Ich kann SMS und Talk, kann ich jetzt sogar diktieren. Es funktioniert momentan ja noch nicht ganz so perfekt. Also es ist hin und wieder ist da ein Wort dabei, was er schlicht und einfach nicht erkannt hat. Es wird dann blau markiert und man kann es dann halt auf klassische Art und Weise mit der Tastatur verbessern. Aber es ist ein Riesenschritt nach vorne. Weil es ging ja vorher überhaupt nicht. Wir haben es ja immer gewöhnt. Wir haben gesagt, oh, in Englisch, da geht alles und in Deutsch irgendwie gar nichts. Und jetzt wird es langsam besser. Und ja, ich kann nur jedem anraten, es mal auszuprobieren. Es funktioniert wirklich ganz gut. Ja, also du hörst schon, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ja, weil Deutsch, das interessiert dich eh nicht. Ja, weil ne, ich habe das, wie gesagt, das war einer der vielen, vielen Gründe, warum ich all meine Android-Geräte gleich auf Englisch stelle. Will ja schließlich auch alle Funktionen nutzen können. Und ich meine, das ist über ein Jahr, was das schon gibt, ja, diese Voice Actions. Und die funktionieren im Englischen alle wahnsinnig gut. So, ja. Und ich möchte nochmal betonen, ich bin ein Deutscher und ich möchte es gerne in Deutsch haben. Weil ja, das ist natürlich, klar, logisch, aber ja, ne? Also deswegen haut's mich halt nicht von Socken. Okay, also ich finde es eine wichtige Nachricht. Leute, probiert's aus. Ah. Wir sehen weiter. Dann noch was Interessantes, was das Prestige von Android auch wieder ein bisschen steigert, und zwar die Firma Boeing, kennt ja jeder, also das sind die mit den großen Jumbo-Jets. Die haben ja jetzt den neuen Dreamliner und dort wird, haltet euch fest, für Medienwiedergabe Android verwendet. Und das finde ich ganz toll. Also es wird nicht nur in der ersten Klasse, wo richtige Luxus-Tablets, sage ich mal, zur Verfügung stehen, bis 17 Zoll, sondern auch in der Economy Class sind in jedem Sitz auf der Rückseite Tablets eingebaut, mit denen die Leute dann halt eben Audio- oder Videoinhalte oder halt meinetwegen auch surfen, das weiß man noch nicht so genau, während dem Flug machen können. Cool. Benutzen können. Ja, hast du Angst? Ich habe das, als ich das gelesen habe, ja, Boeing setzt auf Android, habe ich mir schon vorgestellt, wie die Piloten dann hier im Cockpit sitzen und Im dann Arbeitsamt ja. stehen, wie die Piloten am Arbeitsamt stehen, ne? Ja, genau, ne? Ne? Aber wie die dann spielen hier, ja. Aber was weiß ich, hier dieses Atomic Bomber, ja. Ja, super. Atomic Bomber spielen im Flugzeug, ja. Und oder dieses, wie heißt das? Ich habe das sogar drauf hier, dieses Airplane-Spiel, Air Control, genau, Air Ja, Air Control-Spiel, ne? Control. Und dabei kommt ja das Fliegen vergessen. Nee, also nee, du siehst einfach zwei Piloten, die stehen am Arbeitsamt mit dem Schild um den Hals. Ich bin arbeitssuchend, ne? Und im Flugzeug siehst du vor dem Cockpit nur noch kleine Sensation, wie es mit dem Cockpit verbunden ist. Ja, genau. Und auf dem Nein, Sitz. also das ist natürlich ex wirklich, das wäre ja wirklich extremst, extremst, extremst. Ach Quatsch, auf dem Sitz kann man doch noch zur allgemeinen Beruhigung kann man doch noch ein aufblasbarer grüner Android draufsetzen. Ja, dann sind die Leute Jetzt beruhigt. wirst du aber unrealistisch. Naja, wieso? Da gibt's einen schönen Film mit dem Leslie Ja, Nielsen. Wie heißt denn der nochmal? die Reise im verrückten Flugzeug. Genau, die total, ja, irgendwas, also die irgendwas mit dem Total verrückten Flugzeug, verrückte genau. Reise im Flugzeug, ja, irgend sowas, Ja, ja. und Und da ist da ein ist doch auch Mädchen, so ein das sich aufregt. aufblasbarer Autopilot, ja. Also ich denke nicht, dass, obwohl, ich meine, Dual-Core-Geräte, vielleicht wäre ein Gerät tatsächlich technisch dazu möglich, einen Autopilot, sage ich mal, zu ersetzen. Bestimmt, aber ich glaube, Von der Leistung her meine ich jetzt, aber softwaretechnisch, ich weiß es Ich nicht. glaube, die Aber Leute wären noch nicht bereit dazu, die mitfliegen. nee, ich wollte es auch nicht. Ich wollte zumindest, dass noch ein Pilot da sitzt und aufpasst. Ja. Im Zweifel übernehmen kann. Ja. Weil ich meine, was machst du, wenn überall die Elektronik durchgeht? Was weiß ich, Tja, das Sonnensturm, Problem ist, dann Pannenende. kann der Pilot auch nichts mehr machen, wie schon unzählige Fälle gezeigt haben. Wenn die Elektronik ausfällt, heutzutage kann ein Pilot dann nicht mehr viel machen. Da muss er Da schon ist Fallschirm beim oder raus. Militär vorher gewesen sein, um das noch auf die Reihe zu kriegen. Ja, vielleicht kommt aber auch jetzt endlich eine Prozessorgeneration, die noch zu viel, viel mehr in der Lage Ich ist. ja, Ich übertreibe jetzt. ich, ich, ich sag, ich sag da immer, die Entwicklung ist schon so weit voraus, diese großen Frachtschiffe, die unterwegs sind, ja, die werden alle von GPS und Computersystemen geleitet, ja. Da ist kein Captain mehr vorhanden, der auf Handsteuerung umschalten kann, ja. Das geht einfach nicht. Die sind nur noch elektronisch steuerbar. Ja, also das ist schon heftig. Nun ja, egal. Also, wie auch immer, aber wegen Prozessorleistung, da Ja. tut sich ja auch wieder was bei Android. Ja? Ja. Genau, da hast du auch was. Ja, der große, große, große Kerl, der eigentlich fast den gesamten PC-Markt dominiert, Ja. nämlich Intel, die kommen jetzt, oder was heißt, die kommen jetzt, die haben ja den Atomprozessor, der ist ja im Moment noch nichts Neues, ja. Aber es wird eine Gingerbread-Portierung geben, ab Januar wird die vorgestellt werden, die Atomprozessoren unterstützt. Und somit geht auch Intel in den Android-Markt rein. Es war ja schon lange Ja, angekündigt, also wir haben ja, glaube ich, schon genau. vor einem halben Jahr schon drüber gesprochen, dass da was kommen soll. Das war auf jeden Fall zu erwarten, ja. War auf jeden Fall zu erwarten. Und ja, vielleicht haben sie dann endlich mal ein Betriebssystem, das auch stabil läuft und nicht mit Steuerung Alt entfernen neu gestartet werden muss. Okay. Böse, böse, böse. Das war aber kein Macht, kein Kraftausdruck, oder? Nein. Aber es ist schon interessant, ich finde es auch gut, dass Intel da jetzt schön, sag ich mal, mit Google da zusammenarbeitet. Die haben ja richtige Zusammenarbeit jetzt wegen diesem Android. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass Android auch zeigt, dass es nicht nur auf einen Prozessor angewiesen ist, sondern dass es auch auf anderen Prozessoren läuft. Ja. Zwar war das sowieso schon möglich, aber jetzt wird es durch diese Zusammenarbeit nochmal richtig deutlich. Und somit hält sich natürlich auch Android vor allem in Tablets, ja, alle Türen offen. Für Smartphones wird es vielleicht nicht ganz so interessant werden, zumindest jetzt nicht am Anfang, weil der Atom-Prozessor ja ziemlich Saft verbraucht. Ja. Aber so auf dem Tablet-Markt ist es auf jeden Fall eine große Sache. Und wenn da Intel halt jetzt speziell sich konzentriert darauf, dass auch eben Android richtig berücksichtigt wird beim Design von neuen Atom-Prozessoren, ja, dann ist es schon ein Riesenschritt und es kann nur für beide gut sein, sowohl für Intels Absatzzahlen, was Prozessoren betrifft, als auch eben für Android, die eben mehr Auswahl haben an Prozessoren und eventuell halt für bestimmte Anwendungen besonders leistungsfähige Prozessoren haben. Ja. Was also, hier auch ganz spannend zu beachten ist, es kommt ja Windows 8 und Windows 8 ist diesmal absolut Tablet-orientiert. Ja, das kann man wohl sagen. Es ist eigentlich nur noch ein Tablet-System. Ja, auch im Desktop. Ja, ich weiß. Oh, da gibt's ganz böses Wetter momentan im Netz darüber, ja, weil die Leute sind außer sich teilweise. Manche finden es sehr, sehr gut, manche sind total außer sich, weil was Microsoft sich wagt, ein Tablet aus ihrem PC zu machen, ja. Interessant ist halt, dass Microsoft ja mit aller Gewalt die letzten, ja, 10 Jahre, ich sag mal 10 Jahre, mit aller Gewalt versucht hat, dieses Standard Windows Click and Do System ja, zu halten. Mhm. Und jetzt, wo die Leute jetzt gerade im Businessbereich auch, ja, sich daran gewöhnt haben, dass es so ist, und jetzt sagen die, nee, wir machen es jetzt doch mal langsam moderner und machen einen klaren Schnitt. Das geht natürlich nach hinten los. Ja, ich glaube auch nicht. Ich meine, das ist jetzt eine. Weil der klassische Windows-Fan fühlt sich jetzt total verarscht. Ja, also ich glaube auch, das ist ja eine Preview-Version, ja, was momentan kursiert, eine freie, die übrigens kostenlos verfügbar ist. Also das kann jeder runterladen. Ja. Er will das schon. Und ja, nee, ich meine, wollen wir nicht ganz so streng sein. Ja, also ich meine, auf jeden Fall, man kann sich's angucken, ja. Aber ich glaube, nach den ganzen Berichten, die Leute, wie gesagt, sind dann nicht sehr erfreut darüber, dass sie jetzt hier eine Tablet-Oberfläche auf ihrem Home-PC haben. Ja. Und ich denke, dass es dann darauf hinauslaufen wird, pass mal auf, da wird bei der Installation oder vielleicht auch beim Betrieb von Windows ein Umswitchen möglich sein, sodass man die ganz normale, stinknormale Oberfläche auswählen kann bei der Installation. Und letztlich, also man kann auch sein Windows 7 dann behalten, ne? Ja, und letztlich werden das die Leute machen, ja, genauso wie bei Windows Vista alle die klassische Ansicht gewählt haben, sodass es ausgesehen hat wie Windows 95, ja. Ja, aber viele haben das nur gemacht wegen der Performance. Ja, ja. Ja, ich meine, es ist schon eine ganz andere Art von Computerbedienung, wenn man sich das anguckt, das Windows 8, ja. Dann, ja, und was mache ich jetzt? Und wie jetzt, ja? Wie soll das gehen? Und da muss man richtig wie, als ob man mit dem Finger auf dem Display swipe, muss man dann mit Maus klicken und nach oben schieben, ja. Und was mit der Touch-Bedienung sehr gut ist, ist natürlich mit der Mausbedienung Katastrophe, ne? Naja, jetzt aber egal. Warten wir mal ab. Ja, aber, genau. Wie gesagt, interessant ist, dass halt eben wohl im nächsten Jahr das zu erwarten ist und mal gucken. Ich finde es halt auch interessant, dass halt im Januar, also auch nächstes Jahr, der Atomprozessor für Gingerbread oder umgekehrt Gingerbread für den Atomprozessor vorgestellt wird. Und das würde ja direkter Konkurrenz stehen. Und ich meine, gerade Intel, die ja, sag ich mal, mit Microsoft extremst liebäugeln, also das scheint spannend zu werden. Das scheint echt spannend zu werden, weil, wie man das ja weiß, mehrere Hochzeiten, das kann problematisch werden. Ja, allerdings, ja. Genau. Ja, dann ich möchte mal zur App der Woche kommen. Ich habe da was gefunden durch Zufall. Ich weiß nicht, ob du schon gekannt hattest oder ob du schon mal gesehen hast. Eine App, die heißt Daily Me TV. Nee. Und das ist eine App, die hat mich ein bisschen, ja, die hat mich eigentlich vom Hocker gehauen. Ich suche ja schon die ganze Zeit eine App, die nicht nur Podcasts, Videopodcasts mir zur Verfügung stellt, sondern auch Medieninhalte von den privaten oder öffentlich-rechtlichen Sendern. Ja. Daily Me TV macht genau das. Daily Me TV tut einerseits Podcasts zur Verfügung stellen, allerdings ist die Auswahl begrenzt. Muss man gleich dazu sagen, und Inhalte von Fernsehsendern. So kann man am Anfang, wenn man das installiert, auch gleich gewisse Genres auswählen, die einem gut gefallen. Diese werden dann im WLAN, und ich würde auch empfehlen, da diese Einstellung zu lassen, weil das sind Datenmengen, ja, werden im WLAN runtergeladen, ja, und für Offline dann zur Verfügung gestellt. Und der Hammer ist, die Bildqualität ist absolut spitze, mhm, also wirklich TV-Qualität. Mhm. Da findet man dann so Sachen wie, wie gesagt, einerseits die bekannten Podcasts wie Wissen vor 8 und so weiter. Mhm. Dann findet man die ein oder andere ProSieben oder vielleicht auch Sat1-Sendung. Man, also auch in voller Länge. Mhm. Dann kommen die jede Menge. Ach, man muss sich das angucken. Also ich habe ein paar Sachen angeklickt. Der hat mir gleich mal auf mich mit 1,2 Gigabyte auf den aktuellen Stand gebracht. Mhm. Ja, man hört schon, 1,2 Gigabyte. Also nichts, wie gesagt, für unterwegs. Und sobald man heimkommt, fängt der automatisch an, die neuesten Sendungen zu synchronisieren. Mhm. Cool. Und hau die dann drauf. Von der Aufmachung her ist es sehr bunt, sehr schön gemacht, sehr benutzerfreundlich, also ganz, ganz einfach von der Handhabung. Das hört sich gut an, ne? Ja, ist auch nett. Schön. Mein Test beläuft sich momentan ausschließlich auf The Sensation. Ich weiß nicht, wie es sich bei anderen verhält. Es gibt ein, zwei Eintragungen im Market von Leuten, die sagen, da läuft es gar nicht. Okay. Also man muss es, glaube ich, probieren. Ja. Ja, für mich ist es mein Ding jetzt im mhm. Moment. Also ich brauche den Podcast-Player in dem Sinn erstmal nicht mehr, weil ich habe eh nur noch Videopodcasts geguckt. Und mhm. die kriege ich bis auf ganz wenige fast alle auch über dieses mhm. Daily Me TV. Okay. Ja, ich probier es einfach aus, Rio. Also auch auf dem mhm. Tablet ist es mit Sicherheit eine Bereicherung. Mhm. Werde ich tun. Also ich habe jetzt hier noch eine App der Woche. Ich muss sie noch eintragen hier. So ja, aktuell habe ich es ausgewählt eben. Ja, ja, genau. Nennt sich Geek Tool. Und es gibt auch eine Geek Tool Lite Version. Und die ist also sehr, sehr interessant. Das sind jede Menge Funktionen, so wie ein Schweizer Taschenmesser. Ja. Da gibt es jede Menge Sachen. Ich habe da zum Beispiel jetzt gerade so einen Marquis-Text, den man da eingeben kann. Da gibt es tatsächlich Programme, die sind sogar kostenpflichtig. Ja. Und können das. Und die sind hier einfach so mal als Funktion mit dabei. Ja. So, Windkatzen sind cool. Und also, da ist so viel dabei. Ja. Man kann hier Statuscodes abfragen. Ja, von FTP soll man zum Beispiel SIM-Statuscodes auch. Wahnsinn, Nummernkonverter gibt es da. Ja, von Dezimal, Bin, Hex und Oktal. Abkürzungen, riesen Sammelsurium von Abkürzungen, Morse-Code-Tabellen sind da drin, Morse-Code-Tabellen, ein Farbauswahl-Tool, wo man also die Farbe in HTML-Code ja, auswählen kann, kriegt dann eben den HTML-Code gezeigt, sehr schön für Webseitenentwickler. Flashlight-Funktion sowohl hier für den Bildschirm, ja, ihr seht schon hier, da wird's extrem hell, boah, geblendet, als auch für die Leuchtdioden hinten, was jetzt leider beim Nexus S nicht funktioniert, und Stoppuhren, Countdown, den man einstellen kann, zum Beispiel, ja, wenn man sich einen schönen Tee braucht, kann man die Zeit anstellen, wird er benachrichtigt, wunderbar, verschiedene Konverter zum Beispiel, um Währungskurse umzurechnen. Alles in diesem einen Tool mit drin. Den Marquis-Text, den ich eben schon gezeigt habe, wo man einfach einen Text eingeben kann, den dann schön als Laufschrift im Landscape-Modus anzeigen kann. Ein Passwortgenerator ist drin, bei dem man also die Passwortlänge einfach auswählen kann. Ja, verschiedene Optionen auswählen kann, zum Beispiel ob Punkte mit dabei sein sollen oder nur Nummern oder auch große Kleinschreibung und kann das dann einfach per Klick in das Clipboard kopieren. Ja. Wirklich schön. Dann auch ein Phone Finder und das ist eine sehr, sehr interessante Funktion. Da kann man ein Passwort eingeben und wenn man das Telefon verliert, kann man eine SMS zum Beispiel schreiben mit dem Passwort und dann meldet sich das Handy, egal wo es ist. Und zwar auch so, wenn das stumm geschaltet ist, wird auch der Ton wieder angeschaltet, so damit man das sein Handy auf jeden Fall wieder findet. Ja. Und natürlich auch mit Ortung und so weiter, ja, arbeitet das dann ganz. Also wirklich sehr, sehr schön. Es gibt, wie gesagt, eine Vollversion und eine Light-Version. Da ist so diese Netzwerkinformation, wo man komplette Info kriegt, welche IP-Adresse gerade ist, mit welchem Netzwerk man verbunden ist, wie Geschwindigkeit, wie viel Traffic man verschickt und so weiter, ist fast schon vernachlässigbar, das zu erwähnen. Außerdem ist noch ein GPS-Kompass drin. Ja, was das ist, ein Spirit-Level. Ah ja, sowas wie ein Wasserwaage. Ja, ist auch noch mit drin. Also, ist fantastisch. Ja, also wirklich das Schweizer Taschenmesser unter den Applikationen. Geektool, wie gesagt, gibt es auch kostenlose Version. Geektool Lite könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr in sowas interessiert seid. Sowas, was man immer mal wieder brauchen kann, hin und wieder. Ja, damit haben wir tatsächlich die Sendung schon durch. Ja, Wahnsinn. Wow. Boah, pünktlich, pünktlich die Sendung beendet. Das ist, jetzt muss ich mal einen Kalender schreiben. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Ja, also, dann super, dass Stamo noch geschafft hat, hier mit kaum Verspätung, muss man schon sagen, ja, in die Sendung zu kommen. Das wäre sehr schön. Ich habe mir für euch den Hintern aufgerissen. Wow, ja. Wahnsinn, juhu. ja, also, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Themenvorschläge zu der Sendung, dann könnt ihr uns erreichen über Twitter. Du kannst nur noch mal ganz schnell, während ich dann einen Abspann sage, auf Twitter gucken, im Android-Feed oder auch in deinem privaten Feed. Der Notches hat uns noch was geschrieben, das wäre vielleicht noch eine Erwähnung wert. Also, ihr könnt uns erreichen unter @Antcast bei Twitter, Antcast Page und bei Facebook, oder ihr könnt auf unsere Webseite gehen, antcast.zenetcast.com. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, das ist das Beste daran. Und ja, die E-Mail habe ich jetzt ganz vergessen, antcast@zenetcast.com. Ja. Da könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben. Und ja, was war das nochmal, was der Notches geschrieben hat? Hast du es gesehen? Nee, ich finde es gerade nicht. Wann hat er das geschrieben? Ja, da muss ich hier mal gerade eben war. Live hier in die Einblendung gehen. Ja, könnt ihr wieder mal einen persönlichen Daten sehen. Ja, wunderbar. Gehst du gerade rein oder was? Ja. So, schauen wir mal. Wo war's denn? Ja, genau, Google Chrome, Google schnappt sich Daily Deal. Ja, die deutsche Version von Groupon. Wir werden es in der nächsten Sendung nochmal behandeln. Und dann sage ich mal, tschüss.